Fange mal mit der Frage, ich habe mir das hier so notiert, als zwei Hauptströmungen innerhalb dieser Protestbewegung, einerseits die Reformisten, die ich immer als die linken Männer des Systems bezeichnet habe, und andererseits den Teil der Bewegung, der in der einen Form oder der anderen einen Umsturz will und nicht eine mehr oder minder oberflächliche Korrektur an diesem System. Jetzt ist mir natürlich klar, dass es einen großen und grundsätzlichen und katastrophalen Unterschied zwischen zwei Formen, wie dieses System beseitigt werden könnte, gibt, nämlich einerseits einem revolutionären Umsturz durch das, emphatisch gesagt, iranische Proletariat einerseits, und eine andere Möglichkeit, nämlich durch eine militärische Aktion von außen. Das ist ein also der Unterschied ist mir durchaus klar. Was zwischen beiden Möglichkeiten eine gewisse äußerst unangenehme Verbindung schafft, ist die Zeit. Es scheint in den allgemeinen Veränderungen der großen politischen Lage die Entwicklung, wenn man sie nicht aufhält, auf eine militärische Konfrontation zuzudriften. Jetzt ist wiederum eine Frage, wie lange Zeit bleibt vor dem nächsten Krieg, der katastrophal werden kann. Wie viel Zeit bleibt dem iranischen Umsturz, wenn er denn kommt? Es ist auf der einen Seite zu sehen, dass sich die iranische Protestbewegung in einer bestimmten Weise natürlich nach ihrem eigenen Gesetz entwickelt, in dem Sinne, dass sie sich, wie man das wohl beobachten kann, von ihren angeblichen Anführern, den Herren Mousavi oder Karrubi, emanzipiert. Das wird noch eine ganze Weile wahrscheinlich dauern. Auf der anderen Seite, dass es noch dauern wird. Ja, Das das ist ja so eine Behauptung. Das ist eine Ich will mal wissen, Behauptung. warum das so sein soll. Also, Das ist eine gute Frage. Das der Witz ist doch, wo bleibt eigentlich der Anführer, der die iranische Bewegung anführt? Also, so wie als Beispiel die Grüne Revolution und die Orangene Revolution, das sind immer so spektakuläre Labels, die die Medien irgendwie den ganzen Ja, Tag ja. aufklatschen. Ja, ja. nur Wo kommst du. bleibt denn der Das ist Anführer, eine sagt, Zuschreibung, das ist vollkommen ja. richtig. Nur ist es. Warum soll das andauern? Den kann es nicht geben für die Iran. Ja, doch, den kann es geben, den kann es nicht immer geben. Nämlich im Kapitalismus. Und da wird immer einer kommen und sagen, ich weiß, wie es geht, und am Ende wird es wieder genauso Nun, laufen. das. Da gibt es aber wieder 30 andere Gruppen, die sagen, der weiß nicht, wo es geht. Und ja, deswegen guck, geht es halt guck dir die anderen Revolutionen auf der Welt an. Also, so sehr gespalten, um die alle, dass sie alle einer Person folgen. Und das ist gerade das Besondere dieser Bewegung, dass sie keinen Anführer hat und dass sie gerade ohne den Anführer auch klarkommt. Das ist Gerade ein interessanter darf man Punkt. Diese Bewegung auf eine grüne, einzelne grüne Bewegung beschränken, weil Grün im Endeffekt nur ein Vorwand ist. Also es gibt viele Leute, die mit dem Grün mitgehen, aber nicht im Endeffekt grün sind. Und das ist Können halt wir der den Punkt, Hauptaspekt. am konkreten Beispiel, das ist sehr interessant. Darauf wollte ich hinaus, habe aber die Biegung nicht ganz gekriegt bisher. Ganz konkret an einzelnen Ereignissen des letzten halben oder dreiviertel Jahres. Wer koordiniert die Aktion? Es gab Tage, wo offiziell Mousavi zu Sachen aufgerufen hat. Das kann man dann, das macht die internationale Presse natürlich dann auch als eine Machtdemonstration der grünen Opposition, die von Mousavi geführt wird, darstellen. Es gibt Tage, wo er nicht aufgerufen hat, wo im Übrigen öfter mal mehr Leute mit wesentlich intelligenteren Taktiken unterwegs waren, die den Sicherheitskräften des Regimes taktische Niederlagen beibringen konnten. Das war wohl November, Dezember mal eine Weile der Fall. Die Frage ist, die Frage, die ich sehe, ist, gibt es einen, ich weiß keine andere Formulierung, eine Koordination des Untergrundes, die fähig ist, die zentralisierte und medial vermittelte Rolle von Leuten wie Mousavi zu übernehmen? Sowas muss erst geschaffen werden. Sowas ist offenbar, wie es ausschaut, auf dem Wege geschaffen zu werden. Wenn es sowas nicht gibt, besteht die reale Gefahr, dass die Sache sich eines Tages totläuft und sogar im Erfolgsfalle zu nichts anderem führt als eine Präsidentschaft Mousavi, den man nicht haben will. Also ich jedenfalls nicht. Das ist eine Frage, über die man ich bin des Persischen nicht so mächtig, dass ich da genaueres wüsste oder lesen könnte, aber hat diese Revolte ein Gravitationszentrum, das tatsächlich eigenständig handlungsfähig ist? Die zweite damit zusammenhängende Frage ist, warum, ich überschreite jetzt die einfache Antwort auf den Redebeitrag und stelle jetzt einfach mal eine neue Frage, wo bleibt eigentlich, beziehungsweise warum gibt es bisher keinen Generalstreik? Mhm. Kommt, ja. Noch. Kommt noch, ja, wir arbeiten dran. Es gab Streiks. Ja, es gab Streiks. Es gab bei Kermanschau und sowas und gerade die Provinzen so. Auch in Teheran. Im Westen so, Teheran auch in Iran und sowas, aber halt kein so. Es gab bei Iran Khodro Streiks. Da wurden beide Schichten. Ich glaube, weiß nicht, wie viele Schichten die haben, aber es waren zwei Schichten im Streik im Juni. Aber das hat sich natürlich totgelaufen. Und die Busfahrer. Aber es ist natürlich klar, dass wenn man, die Erdölarbeiterschaft ist ruhig, wenn man einen Generalstreik anfängt und wenn der wirklich existiert, dann ist das die Machtfrage. Dann stellt man damit die Machtfrage. Wer ist allerdings denn in der Lage, diese Macht zu übernehmen? Da gibt es ja einen Prätendenten, da gibt es ja jemanden, der die ganz gerne hätte, nämlich den Kandidaten, der es ja nicht geworden ist. Mein Verdacht ist, das werfe ich jetzt als These einfach in den Raum, den Generalstreik gibt es so lange nicht, bis Karoubi und Mousavi sich vollständig diskreditiert haben und als Prätendenten auf die Macht nicht mehr in Frage kommen. Nochmal, ich habe es verstanden. Solange jemand wie Mousavi Ansprüche darauf erheben kann, Präsident zu werden anstelle des Präsidenten, solange würde ein Generalstreik auch nicht wirklich Sinn machen, weil man ihn damit nur in den Sattel heben würde. Nicht das erreichen würde, was man vielleicht erreichen wollen würde, sinnvoller und vernünftigerweise erreichen wollen würde. Ja, wie sind denn die Einschätzungen? Gibt es überhaupt die Möglichkeit? Ich habe auch von anderen Leuten gehört, von deutschen Linken mit den begrenzten Streikerfahrungen von deutschen Linken. Man kann einen Streik gar nicht führen, weil es so viele Arbeitslose gibt. Ganz schlechtes Beispiel. Ist das ein gutes Argument? Ich glaube fast nicht. Nee, ich würde mal, wenn es geht, nochmal drauf zurückkommen. Das ist eine berechtigte Selbstmitteilung. Vergleicht das nicht mit dem Deutschen, das ist sowieso völlig. Ja, ja, den Deutschen muss der Leberkasten spendieren, damit sie überhaupt auf Streik gehen. Aber wie kann zu einem Streik kommen, wenn die meisten Parolen ist es. Wirklich, du hast es sehr gut am Anfang gesagt. Also ich meine, natürlich die Arbeiterklasse in diese Bewegung sind. Und natürlich die arme Viertel sind auch ein Teil dieser Bewegung. Und absolut keine, würde ich nicht sagen, die reiche Viertel in dieser Bewegung, sehr großer Teil dieser reichen Bewegung, die Teilnahme der absolut Kapitalisten jetzt in dieser wirklich wie junge Welt behauptet hat. Ne? Und ich bin die Meinung, die Mehrheit wirklich die Mittelschicht sind, aber das bedeutet nicht, wir haben auch Videos und Filme über, dass die Südteheraner, eindeutig Arbeiterklasse, in diese Bewegung waren und sehr, sehr radikale von Anfang an Parolen von sich gegeben haben und absolut nicht eine reiche, du hast sehr wohl, sehr toll gesagt, also ich will es auch diese reichen Leute begegnen, die Sturz dieses Regimes wollen. Soweit ich weiß, kaum ein reicher Mensch sich freiwillig auf der Straße Teheran begeben hat, ihre Leben zu opfern für diese Bewegung. Aber weil diese Mittelschichtbewegung ist nicht bereit, die Parole, die zentrale Parole, eindeutig sagen, also die Mehrheit der Parolen ging es um Freiheit und individuelle Rechte und ging es nicht um Wohlstand. Die ganze Bevölkerung, dass die Arbeiter wirklich 7 Monate lang noch nicht ihren Lohn bekommen haben und sie sind nicht bereit, diese Parole Wohlstand und Brot ist unser Recht. Sie sind nicht bereit, diese Parolen von Arbeitern in sich integrieren. Und soweit bin ich die Meinung, solange die Mittelschicht ignoriert diese Parolen, wird es nicht zu einem Streik kommen. Warum sollen die Arbeiter jetzt sich Streik machen für eine Bewegung, für eine vergleichsweise privilegierte Mittelschicht? Ja, das ist weil die Arbeiter ging es nicht um, sie sind so arm, sie konnten nicht mal monatelang nicht Fleisch gegessen haben. Warum? Sie sind dabei, ihre nicht mal mit ihre Miete bezahlen können. Und warum sollen sie für die Mittelschicht jetzt ihr Leben opfern und Streik machen? Also, finde ich. Das ist wahr, aber auf den Straßen sind sie ja, sind die Arbeiter ja schon. Also es ist. Also ich glaube, das mit seinem Leben riskieren ist nicht ganz genau die richtige Frage, sondern der Unterschied zwischen Protesten auf der Straße einerseits und einem Generalstreik andererseits ist, wenn du den Generalstreik gewinnst, dann stellt sich die Machtfrage, wer aber ist imstande, die Macht, das Erbe der Macht anzutreten. Und natürlich wird man nicht unbedingt wollen, dass das eine auf die Mittelschicht gestützte weitere kapitalistische Regierung sein wird. Oder schreibe ich den Leuten da zu viel Bewusstsein zu? Aber ich glaube, das ist fast selbstverständlich. Du hattest schon eine ganze Zeit, ich würde ihn mal vortreten lassen.